Abschnitt 12. Aus auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 5. Reise von Island zum Klappmützenfang, Teil 1. Am Abend des 4. Juni lichteten wir im herrlichsten Sonnenschein die Anker. Gerade als wir den Fjord verließen, warf die sinkende Sonne ihren letzten liebkosenden Schein auf die Basaltfelsen des Isarfjords. Die Westseiten derselben lächelten in der Abendsonne, während kalte Schatten über allen Spalten der Abhänge in der Nähe der Gipfel und in allen Klüften lagerten, die das Wasser an den Seiten gegraben hat, die eigentümlichen waagerechten Formationen schärfer hervorhebend. Bald sandten wir diesem letzten Stück Europa unseren Abschiedsgruß zu, ließen es hinter uns und stachen in See. Während wir uns vom Lande entfernten, schließt sich uns eine nach Hunderten zählende Schar dreizähiger Möwen, Larus tridactylus, an, uns laut schreiend, gleich einer weißblauen Wolke umschwebend, bald sinkend, mit ausgebreiteten Flügeln, dicht über das Kielwasser des Schiffes dahinfliegend, bald steigend, in ihrem leichten, anmutigen Lufttanz zu dem blauen Himmel aufflatternd. Hier war Gelegenheit, die Geschicklichkeit im Vogelschießen zu üben. Sie im Fluge mit der Kugel zu treffen, ist nicht so ganz leicht. Mit der Zimmerpistole und dem Revolver zielten wir auf sie. Die meisten Schüsse treffen nicht. Der Vogel schüttelt nur die Schwingen und fliegt weiter. Jetzt aber wird eine Möwe getroffen. Sie ist nicht ganz tot. Sie schlägt mit den Flügeln und singt. Anmutiges, hilfloses Geschöpf. Das Schiff geht ruhig weiter. Es lässt sich nicht durch einen klagenden Vogel in seinem Kurs stören. Aber man kann ihn lange sehen, weit, weit dort hinten, umkreist von seinen Kameraden mit ihrem kläglichen, vorwurfsvollen Geschrei, mit den kraftlosen Flügeln die Wasserfläche peitschend. Wie erbärmlich, ohne Zweck und Ziel einen glücklichen Vogel um einen zweifelhaften Vergnügenswillen zu opfern. An jenem Tage wurde keine Büchse mehr angerührt. So etwas hinterlässt eine kurze Weile einen tiefen Eindruck, aber dann wird es vergessen. Ehe wir das isländische Fischrevier verlassen, müssen wir versuchen, eines Gerichts frischen Fisches habhaft zu werden. Ungefähr eine Meile vom Lande entfernt machen wir also Halt und werfen die Leinen aus. Nun folgt eine Spannung von mehreren Minuten, während welcher niemand ein Wort spricht. An der einen Leine zuckt es, sie wird aufgezogen. Man lehnt sich über den Schiffsrand. Dort ganz unten im Wasser erglänzt es weiß. Ein großer, zappelnder Dorsch wird an Deck gezogen. Bald folgt ein Fisch dem anderen. Es ist ein lebhafter Wettstreit, wer die meisten fängt. Es währt dann auch nicht lange, bis wir ein gutes Gericht Fisch für uns und für die ganze Schiffsmannschaft haben. Mit dem Dorsch ist es nun an und für sich ganz gut, aber es wäre ganz angenehm, wenn wir auch einige Hellflunder fangen könnten. Deshalb fahren wir weiter hinaus, dorthin, wo die Hellflunderbänke sein sollen. Wir machen einen Versuch, sind aber diesmal nicht so glücklich. Wir wechseln den Platz und suchen abermals dasselbe Resultat. Ja, dann können wir nicht mehr Zeit daran wenden und wir richten unseren Kurs westwärts auf das Eis zu. Es ist eine herrliche nordische Nacht. Die Sonne ist in das Meer gesunken, im Westen und im Norden glüht noch der Tag. Über uns der vielfarbige Himmel, unter uns das spiegelblanke Meer, das sich in schwermütigen Gedanken wiegt. In weicheren, noch feineren Tönen gibt es einen Widerschein von der gedämpften Farbenpracht des Himmels. Dazwischen der schwarze Jason, den seine Maschine keuchend und stöhnend westwärts trägt. Hinter uns verschwindet Islands Felsenküste in bläulich-violettem Ton langsam im Meere. Hinter uns liegt die Heimat und das Leben. Was aber liegt vor uns? Niemand weiß es, aber es muss wohl etwas Schönes sein. Es ist eine gute Vorbedeutung, die Fahrt unter einem solchen Himmel zu beginnen. Solche Nächte sind doch das Schönste von allem Schönen auf Erden. Was ist das Leben? Ist es mehr als Hoffnung und Erinnerung? Die Hoffnung, die gehört möglicherweise dem Morgen an, aber die Erinnerungen, all die lieblichen Erinnerungen, sie gehören dem Abend und der Nacht. Schon am folgenden Tage, Dienstag, den 5. Juni, erreichten wir das Eis, das sich sehr weit nach Süden hin erstreckt. Der Eindruck, den der Anblick der Treibeismassen des Polarmeers auf den Seereisenden macht, wenn er das erste Mal mit ihm in Berührung kommt, ist ganz eigentümlich. Was man erblickt, ist für die meisten sicher sehr verschieden von dem, was man erwartet hat. Eine gaukelnde Traumwelt mit wilden, fantastischen Formen, die nach allen Richtungen hin über dem Horizont aufragt, stets wechselnd, immer neu, ein Reichtum von strahlenden Regenbogenfarben. So ist das Fantasiegebilde, das gewöhnlich von jenen Gegenden gemalt wird. So aber sieht diese Eiswelt keineswegs aus. Sie ist einförmig und einfach, und doch macht sie einen eigenartigen Eindruck auf das Gemüt. Im Kleinen hat sie Formen, die bis in das Unendliche wechseln, und Farben, die in allen Schattierungen von Blau und Grün spielen und sich brechen. Im Großen aber wirkt diese Natur gerade durch ihre einfachen Gegensätze. Das treibende Eis, das sich gleich einer mächtigen weißen Fläche glänzend und schimmernd ausdehnt, soweit das Auge reicht, einen weißen Widerschein auf Luft und Wolken werfend, das dunkle Meer, das sich oft fast kohlschwarz von der weißen Fläche abhebt und über all dieser Einförmigkeit ein Himmel, bald weiß-blau an hellen Tagen, bald dunkel drohend, mit treibenden Wolken bedeckt oder in dichte Nebel gehüllt, bald erglühend im Sonnenauf- und Untergang oder träumend in der lichten Sehnsucht der Nächte. Und dann die dunkle Jahreszeit mit den seltsamen Nächten, mit Sternenschimmer und Nordlicht über diesen weißen Flächen spielend. Oder der Mond, der wehmutsvoller als sonst auf Erden seine lautlose Bahn durch eine öde, ausgestorbene Natur zieht. Der Himmel hat in diesen Gegenden eine größere Bedeutung als überall sonst. Die Landschaft selber ist sich stets gleich. Der Himmel aber gibt ihr Farbe und Stimmung. Niemals werde ich den Eindruck vergessen, den der erste Anblick dieser Natur auf mich machte. Es war in einer finsteren Märznacht im Jahre 1882, als ich an Bord eines Seehundsfängers von Norwegen aus den Eismassen entgegenfuhr und in der Gegend von Jan Mayen das erste Eis gemeldet wurde. Ich sprang auf Deck und starrte hinaus, aber alles ringsumher war finstere Nacht. Ich konnte nichts erblicken. Da plötzlich tauchte etwas Großes, Weißes aus dem Dunkel auf. Es wuchs und wurde immer weißer, wunderbar weiß im Gegensatz zu der rabenschwarzen Meeresfläche. Das war die erste Eisscholle. Dann kamen mehrere, sie tauchten schon in der Ferne auf, mit einem plätschernden Geräusch glitten sie vorüber und verschwanden wieder. Da gewahrte ich plötzlich einen sonderbaren Schein am nördlichen Himmel. Am stärksten war er unten am Horizont, erstreckte sich aber hoch gegen den Zenit. Gleichzeitig vernahm ich ein schwaches Brausen, das von Norden kam, dem Schall der Brandung gleich, wenn sie gegen eine Felsenküste schlägt. Es war das Treibeis, das vor uns im Norden lag. Das Licht war der Widerschein, den die weiße Fläche derselben auf die neblige Luft wirft. Das Geräusch aber rührte von der See her, welche über die Eisschollen dahin brauste, die rasselnd gegeneinander prallten. In stillen Nächten kann man das Getöse ganz weit hinaus im Meere hören. Wir näherten uns mehr und mehr. Das Geräusch wurde stärker, die treibenden Schollen um uns zahlreicher. Jetzt stieß das Schiff zuweilen gegen eine an. Unter schrecklichem Getöse wurde sie in die Höhe gehoben und von dem starken Bug beiseite geschleudert. Manchmal waren die Stöße so heftig, dass das ganze Schiff bebte und man vornüber auf das Deck geworfen wurde. Man konnte wahrlich nicht mehr in Zweifel sein, dass man hier etwas Neuem, Unbekannten entgegenfuhr. Wir nahmen unseren Kurs ein paar Tage hindurch am Eise entlang. Da zog eines Abends ein Unwetter herauf, wir waren des Seegangs müde und beschlossen, in das Eis hineinzugehen, um dort den Sturm abzuwarten. Ehe wir aber den Rand des Eises erreichten, brach der Sturm los. Die Segel wurden gerefft, schließlich hatten wir nur noch ganz verschwindend wenig Leinwand zurückbehalten. Trotzdem aber flogen wir in sausender Fahrt dahin. Das Schiff stieß gegen das Eis an, es wurde von einer Eisscholle gegen die andere geschleudert, aber es musste vorwärts und bahnte sich seinen Weg durch die Finsternis. Und nun kam das Schlimmste, nämlich der Seegang, der immer stärker wurde. Die Eisschollen türmten sich auf, schlugen gegeneinander. Es brauste und lärmte rings um uns her, aber die kräftigen Kommandorufe des Kapitäns vermochten das Brausen der Brandung zu übertönen. Pünktlich und schweigend gehorchten ihm die bleichen Männer. Alle waren auf Deck. Unter Deck war sich jetzt, wo das Schiff in allen Fugen krachte, niemand seines Lebens mehr sicher. Und weiter ging es in das Eis hinein. Es schäumte und brauste vor dem Bug, die Eisschollen rollten heran, zerschellten, wurden untergedrückt oder beiseite geschoben. Da war keine Rede von Widerstand. Dort vor uns im Dunkeln erhebt sich eine mächtige weiße Eisscholle. Sie droht die Davits und das Takelwerk an der einen Seite vorzufegen. Das Steuer wird gewendet und unbeschädigt gleiten wir vorüber. Da rollt eine große Welle heran, sie bricht sich weiß schäumend an der Windseite, das Schiff erhält einen gewaltsamen Stoß, ein Krach erschallt, Holzsplitter sausen uns um die Ohren, das Schiff legt sich auf die Seite, ein neuer Krach ertönt, auf beiden Seiten ist die Schanzbekleidung zertrümmert. Aber je weiter wir in das Eis hineinkommen, desto ruhiger wird es. Der Seegang ist hier nicht so fühlbar, das Getöse wird schwächer, Nur der Sturm saus stärker denn je über uns hin. Es war ein Wagnis, sich bei einem solchen Sturm auf das Eis zu begeben, aber wir gingen unbeschädigt daraus hervor und waren jetzt in sicherem Hafen. Als ich am nächsten Morgen auf Deck kam, war es bereits heller Tag. Rings um uns her lag das Eis weiß und friedlich. Nur die zertrümmerten Schanzbekleidungen erinnerten an eine stürmische Nacht. Ja, das war meine erste Begegnung mit dem Eise. Wie ganz anders dagegen war es jetzt. An einem sonnenhellen Tag erblickten wir es. Blendend weiß lag es zitternd und bebend im Sonnenlichte da. Leise und friedlich trieb das Meer seine Wogen gegen das kalte Gestade. Man darf sich die Treibeismassen des Eismeeres nicht wie eine einzige zusammenhängende Fläche vorstellen. Sie bestehen aus zusammengestauten Massen von größeren und kleineren Schollen, die eine Dicke von 6 Meter, ja 12 bis 15 Meter und mehr haben können. Wie sie gebildet werden und woher sie kommen, weiß noch niemand mit Sicherheit zu sagen. Dieser Prozess muss irgendwo auf dem offenen Meer im höchsten Norden vor sich gehen, dort, wohin noch niemand gelangt ist. Von dem Polarstrom wird dann das Eis südwärts an der Ostküste Grönlands entlang geführt. Hier werden von der See die großen zusammenhängenden Flächen zertrümmert und die kleineren Schollen treiben dann weiter nach Süden zu. Durch das Zusammenpressen und Zusammenstauen des Eises während eines starken Seeganges türmen sich die Schollen oft aufeinander auf und bilden Eisberge, die 6 bis 8 Meter über dem Meeresspiegel emporragen können. Das auf diese Weise zerkleinerte Polareis trifft der Seehundsfänger in der Dänemarkstraße an, und zwischen diesen oft sehr gefährlichen Eisschollen bahnt er sich auf der Jagd nach Klappmützen seinen Weg mit seinem stark gebauten Fahrzeuge. Mehrere Tage gehen wir nun südlich am Eise entlang. Am Mittwoch erblicken wir Stabjarkuk, das nach unserer Berechnung 8 geografische Meilen von uns entfernt liegt. Am Donnerstag, den 7. Juni, kamen wir in eine von Schlampeis umgebene Eisspitze. Einzelne Klappmützen zeigen sich auf den Schollen. Es war ein gutes Zeichen, so früh schon in der ersten Eisbucht, zu der man kam, Seehunde zu sehen, und Bilder von Fangjahren, wie man sie in früheren Zeiten hier in Grönland gekannt hatte, stiegen in der lebhaften Fantasie der Seehundsfänger auf. Sie waren ja alle stark an dem Erfolg interessiert, da ihre Einnahme davon abhängig ist, und die Hoffnung hat bei vielen Menschen glücklicherweise die Angewohnheit, ihnen das vorzuspiegeln, was sie wünschen. Sie steigt leicht, um ebenso schnell wieder zu fallen. Man erblickte mehrere Seehunde auf dem Eise, und der Kapitän entschloss sich, einen kleinen Versuch zu wagen und einige Böte auf den Fang auszusenden. Die Böte der einen Wacht, also die Hälfte sämtlicher Schiffsböte, wurden ausgeschickt. Kapitän Sverdrup und Leutnant Dietrichson, die noch niemals an einem Fang teilgenommen hatten, brannten natürlich vor Eifer, diese Unmenge von Wild zu sehen und darauf zu schießen. Sie waren deshalb nicht wenig erfreut, als es endlich von dannen ging. Ihrer Unerfahrenheit wegen mussten sie diese erste Jagd jedoch unter Leitung eines erfahrenen Schützen unternehmen. Bald hörte man es ringsumher aus allen Richtungen knallen. Aber es war kein lebhaftes Feuer, bald hier, bald da ein Schuss. Nicht als wenn es wie bei einer heißen Jagd von allen Ecken und Kanten kracht und blitzt. Es waren scheinbar einzelne, hauptsächlich kleinere Seehunde, die über das Eis zerstreut lagen. Als die Böte zurückgekommen waren, wurden am Nachmittag die Böte der anderen Wacht ausgesandt. Ich blieb den ganzen Tag an Bord und schoss einige Seehunde vom Hinterteil des Schiffes. Merkwürdigerweise kann man den Tieren in der Regel mit dem Schiffe näher kommen als mit den kleinen Böten, bei deren Anblick sie schon in großer Entfernung unter Wasser tauchen. Mit einem Schiff dagegen kann man zuweilen gegen die Eisscholle stoßen, auf der sie sitzen, ohne dass sie sich vom Fleck bewegen. Alles in allem hatten wir an diesem Tage 187 Seehunde gefangen, was nicht viel ist. Es waren meist junge Tiere, Klappmützenferkel. An jenem Tage sahen wir westlich von uns im Eise mehrere Fangschiffe und an dem folgenden Tage sprachen wir mit einigen derselben. Es war ganz selbstverständlich, dass sie alle gern mit dem Jason reden wollten, der diese sonderbare Grönlandsexpedition an Bord hatte. Der Kapitän der Magdalena aus Tönsberg kam an Bord und erhielt die Post für die anderen Fahrzeuge ausgeliefert, da wir ja nach der Ostküste von Grönland wollten und es unsicher war, ob wir den anderen Schiffen begegnen würden. Die Art und Weise, wie die Post auf dem Eismeer besorgt wird, ist höchst eigentümlich. Wenn eins der Fahrzeuge um Island herumfährt, so erhält es die Post für alle anderen Schiffe. Nun wird man natürlich sagen, dass das Eismeer groß ist und dass es unsicher sein kann, ob man einander hier oben begegnet, aber das ist eine irrtümliche Ansicht. Das Fangterrain ist nicht größer, als man hier oben nicht ebenso genau übereinander unterrichtet sei, als daheim in einer kleinen Stadt über das Tun und Treiben seiner Mitmenschen. Man liegt gern nahe beieinander und entfernt sich nur ungern weit von den anderen Fahrzeugen, da man fürchtet, dass diese, während man fort ist, einen guten Fang machen könnten. Späterhin am Nachmittag passierten wir den Geysir aus Tönsberg. Der Kapitän kam an Bord, aß mit uns zu Abend und trank ein Glas Grog. Er war so munter und froh, dass niemand es übers Herz bringen konnte, ihm die Mitteilung zu machen, dass er seit seiner Abreise aus der Heimat 3 Kinder an der Diphtheritis verloren habe. So kann man hier oben auf dem Eismeer leben, ohne zu ahnen, was in der Welt vor sich geht. Alle Freuden und Sorgen drehen sich um Seehunde und Seehundsfang. Ganz Europa könnte zusammenstürzen, ohne dass man eine Ahnung davon hätte. Während der Nacht passierten wir den Morgen, eines von Sven Foyns Schiffen. Es kam gerade aus dem Eise und hatte die Felle von 3 frisch geschossenen Eisbären im Schlepptau. Man pflegt die Bärenfelle eine Zeit lang hinter dem Schiffe herzuschleppen, um sie zu reinigen. Dies ärgerte Dietrichson und Sverdrup sehr, denn es war ihr höchster Wunsch, Bären zu sehen und zu schießen. Während der nächsten Tage nahmen wir einen westlichen Kurs. Aber der Wind war ungünstig, so dass es nicht so schnell ging, wie wir erwartet hatten, besonders da wir uns bei jedem tieferen Einschnitt in das Eis nach Seehunden umsahen, freilich ohne ein nennenswertes Resultat. Häufiger dagegen trafen wir Walfische, besonders die kleinere Walfischart, Hydrodon, Diodon, sahen wir viel. In Scharen von 5, 6 oder auch mehreren kamen sie, wie das ihre Gewohnheit ist, dicht an die Seiten des Fahrzeuges heran und tummelten sich dort oder lagen zuweilen ganz still dicht vor dem Bug. Es sind ganz sonderbare Tiere mit ihrem weichen, runden Fettpolster über der Stirn, das sie gewöhnlich aus dem Wasser herausstecken. Diese Fettpolster ist besonders bei dem Männchen sehr auffallend und sticht sehr gegen den langen, schmalen Rüssel ab, zu dem sich die Kiefern verlängern und der fast niemals über dem Wasser erscheint. Der Rüsselwal muss zu den Zahnwalen gerechnet werden, obwohl er nur 2 kleine Zähne hat, die ganz vorn im Unterkiefer ziemlich lose sitzen und die bei den älteren Tieren sehr häufig ausfallen. Sie haben sichtbar keine Spur von Nutzen von diesen Zähnen, die nur ein letzter Überrest raubgieriger Vorfahren sind, die gleich den anderen Zahnwalen eine lange und kräftige Reihe spitzer, kegelförmiger Zähne besaßen. Eine veränderte Lebensweise hat die Zähne indessen unnütz gemacht. Ganz allmählich sind sie verschwunden und nur die beiden sind noch übrig geblieben. Der Rüsselwal hat übrigens, während er noch im Mutterleibe liegt, den Ansatz zu einem vollständigen Gebiss, dem Erbteil seiner Väter. Jetzt lebt er von Öphalopoden und kleineren Tieren, die heil verschluckt werden können, weshalb die Zähne völlig nutzlos sind. Wie wenig Verwendung die Tiere für diese beiden Zähne haben, die ihnen geblieben sind, davon erhielt ich vor einigen Jahren einen schlagenden Beweis, indem mir, ich war damals am Museum in Bergen angestellt, der Zahn eines Rüsselwals zugesandt wurde, dessen Krone mit langen Rankenfüßen, Cirripedia, dicht besetzt war. Es waren Junge und Alte, eine ganze Kolonie. Einzelne waren so groß, dass sie ganz aus dem Munde des Tieres herausgestanden haben müssen. Wäre dieser Zahn benutzt worden, so hätten diese Schmarotzer keinen Augenblick sitzen bleiben können, ohne abgerissen zu werden. Der Zahn wird noch im Museum zu Bergen aufbewahrt. Dergleichen kleine Beobachtungen, wie unbedeutend sie auch erscheinen mögen, sind doch oft für den Naturforscher von großem Interesse. Denn sie zeigen ihm, auf wie unsicheren Füßen die anspruchsvolle, aber doch so allgemein verbreitete Annahme steht, dass alles in der Natur einen Zweck hat. Zuweilen trafen wir auch die großen, gewaltigen Blauwale, Grönlandswale, Balenoptera sibaldii, die Riesen der modernen Fauna. In weiter Entfernung kann man sie kommen und pusten hören und die verdichtete Dampfsäule ihren Nasenlöchern entsteigen sehen. Sie kommen näher und dann, vielleicht ehe man es ahnt, stecken sie erst den Kopf mit dem scharfen Kiel am Nasenrücken entlang, dann den mächtigen Rücken mit der kleinen Flosse neben dem Schiff aus dem Wasser. Sie stoßen den Atem von sich, eine mächtige Dampfwolke steigt in die Luft. Es ist, als wenn man das Ventil an einem Dampfkessel öffnet. Man fühlt die Luft förmlich vibrieren. Dann krümmen sie den Rücken und verschwinden wieder. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau, September 24.